Weißt du, wir Frauen, wo Medien immer öfters die Uhr einschreiben und wir stechende Politiker jegliches Ehrgefühl verloren haben. Ich glaube, jeder von euch kennt das Land. Deshalb, hört gut zu! Wir müssen